Bei dem nächsten Lied, für die, der da oben sitzt, geht es um zwei junge Männer, die im 10. Stockwerk eines Hauses den Außenputz befestigen und plötzlich bricht das Gerüst zusammen und die beiden stürzen hinunter. Der eine wird am Boden zerschmettert und der andere hat Glück gehabt, er blieb mit dem rechten Auge an einem Nagel hängen.